Sie wünschen Frau von Erbsenstein? Ist er schon da? Bedauere nein. Ich finde das direkt unerhört. Er ist ein Mann und drum nichts wert. Na nett, das gehört sich nicht, wie Sie von meinem Bräutigam spricht. Wenn am Verlobungstag ein Mann zu spät kommt, ist an ihm nichts dran. Der braucht der richtige Dressur. Ja, kriegt mir ein bisschen die Frisur. Es läuft. Das muss der Kegel sein. Ich renn schon, Frau von Erbsenstein. Ich bin schon richtig annoiert. Wenn der nicht käme, wär blamiert. Ist es? Es ist der Herr von Kraus. Der Onkel, lieber Gott, mir graut's. Lass ihn herein und dann verschwind. Ich bitte sehr. Mein liebes Kind.